5. Überschreiten der ersten Schwelle. Wie das Internet unser Erzählen verändert. Zuckerbergs Mythos. Alles beginnt mit einem Streit. Ein junges Paar sitzt an einem Tisch in einer Studentenkneipe. Der Mann und die Frau liefern sich einen Schlagabtausch, der nicht gut enden kann. Denn in dem Mann arbeitet ein Verlangen. Er will besonders sein, nicht nur schlau, nicht nur an der Spitze des SAT, Scholastic Assessment Test, eine der Prüfungen, die von amerikanischen Studienplatzbewerbern gefordert werden, indem er mit 1600 Punkten die Höchstpunktzahl erreicht hat, ohne einen einzigen Fehler, eine unglaubliche Leistung. Nein, er will Primus inter pares werden, unter den Hochbegabten der Angesehenste. Sein nächstes Ziel? In einen der exklusiven Studentenclubs gelangen und auch seiner Freundin die Tür in diese ferne Welt der Reichen und Mächtigen öffnen, wo sie Menschen treffen kann, die sie normalerweise nicht treffen würde. Doch statt sich über seine Ambition zu freuen, ist die Freundin tödlich beleidigt. Seiner Herablassung entgegnet sie folgende verhängnisvolle Sätze: »Du wirst vermutlich eine sehr erfolgreiche Computerperson werden«, aber du wirst durchs Leben gehen und denken, dass Mädchen dich nicht mögen, weil du ein Nerd bist. Und ich möchte, dass du weißt von ganzem Herzen, dass das nicht wahr ist. Sie werden dich nicht mögen, weil du ein Arschloch bist. Dann steht sie auf und verlässt ihn. Und so beginnt die Heldenreise des jungen Programmierers mit einem ernüchternden Auslöser. Er bekommt den Laufpass. Sein großes Ziel lautet ab jetzt, das soziale Netzwerk des Mikrokosmos-Universität zu hacken. Wie sticht man heraus, wenn man nach den bestehenden Regeln der Beste ist und doch in der Hackordnung nicht vorankommt? Seine Antwort: indem man die Regeln ändert. Um sich selbst an die Spitze dieser kalten Welt zu setzen, muss er sie auf den Kopf stellen. Das tut er, indem er etwas erschafft, was es bis dahin noch nicht gegeben hat: ein digitales soziales Netzwerk.